Straßen eiskalt weht der Wind. Schwer zieht er durch die dunklen Gassen, aus dem Walde schreit ein Kind. Das Holz der Bäume, trübe ist der Tag. Die Luft ist zum Zerschneiden dick, der Wald ruht kalt und karg. Schritte laufen schnell und schwer durch die dunkle Stadt. Die Straßen sind bedrückend leer. Ganz einsam fliegt ein Blatt. Die Krähen, sie krächzen so schaurig kalt, laut hallt ihre Klage durch den düsteren Wald. Schrei, er ist verstummt, das Kind ist verschollen im Waldesgrund.